Erster brauchen wir wieder einen Brief, der uns gut macht? Brauchen wir Briefe von euch oder an euch? Zweiter, ihr seid unser Brief. Wir haben euch in unser Herz geschrieben. Alle Menschen kennen und lesen euch. Dritter, es ist klar, dass ihr ein Brief von Christus seid. Wir haben euch geholfen. Der Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist von Gott. Er ist nicht auf Stein geschrieben, sondern in eure Herzen. Vierter, wir haben diese Hoffnung durch Christus zu Gott. Fünfter, wir können das nicht von selbst tun. Gott hilft uns dabei. Sechster, Gott hat uns geholfen, Diener des neuen Bundes zu sein. Dieser Bund ist nicht nur mit Buchstaben, sondern mit dem Geist. Die Buchstaben töten, aber der Geist macht lebendig. Siebter, der alte Bund brachte den Tod. Er war mit Buchstaben auf Stein geschrieben. Aber er war so herrlich, dass die Menschen Moses nicht ansehen konnten. Sein Gesicht war hell, aber diese Herrlichkeit war nicht für immer. Achter, wie viel herrlicher ist dann der Dienst des Geistes? Neunter, wenn der Dienst, der zur Verurteilung führt, schon herrlich ist, dann ist der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, noch viel herrlicher. Zehnter, die Herrlichkeit des alten Bundes ist nichts im Vergleich zur neuen Herrlichkeit. Elfter, wenn das, was vergeht, schon herrlich war, dann ist das, was bleibt, noch viel herrlicher. Zwölfter, wir haben diese Hoffnung. Darum können wir frei sprechen. Dreizehnter, Moses legte ein Tuch über sein Gesicht. Die Menschen sollten nicht sehen, wie die Herrlichkeit verschwand. Vierzehnter, aber die Menschen verstehen es nicht. Bis heute liegt das Tuch über dem alten Bund, wenn er gelesen wird. Sie verstehen nicht, dass Christus ihn erfüllt hat. 15. Bis heute liegt die Decke über ihrem Herzen, wenn sie Moses lesen. 16. Aber wenn jemand zu Gott kommt, wird die Decke weggenommen. 17. Der Herr ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 18. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Wir werden verändert und werden immer ähnlicher. Das kommt vom Herrn, dem Geist.